Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Johannes 15. Kapitel, Verse 1 bis 2. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Gott segne dieses Wort. Seine Zweige. Was wir hier gerade gelesen haben, ist im Herzen des Evangeliums. Und wir haben hier die absolute Wahrheit von Jesus Christus. Und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Wenn wir lesen, dass er die Früchte beschneidet, so sind wir als seine Zweige die, die beschnitten werden. Und das bedeutet eben, dass wir eben Schwierigkeiten haben, oft auch im Leben, und Probleme und Sorgen und Kummer und Gefühle und auch Sachen, die wir gar nicht ausdrücken können. So lädt uns unser Herr Jesus direkt ein hier, als er uns direkt anspricht, uns zu ihm zu kommen und zu fragen: Mensch, Herr Jesus, was hast du hier vor oder was geht hier vor? Warum beschneidest du mich? Was willst du mir zeigen? Was soll ich verstehen? Kannst du mir helfen? Wie hilfst du mir? Und was auch immer. Also das ist die Einladung, als seine Zweige zu ihm zu kommen. Und das ist Gottes Segen und er zeigt uns auf, indem wir zu ihm kommen. Was er denn nun vorhat, das, manchmal zeigt er uns das, manchmal sagt er uns das ein bisschen später. Seine Zeit ist anders als unsere Zeit, aber er gibt uns immer die Möglichkeit, zu ihm zu kommen und Kraft und Stärke zu finden als seine Zweige, wie er uns hier einlädt, denn unser Jesus ist der wahre Weinstock und wir sind eben seine Zweige und können zu ihm kommen, egal zu welcher Tageszeit, mit welchen Problemen auch immer und Schwierigkeiten, Kummer, Sorgen, Angst, Hoffnung, Fragen. Und er wird das immer anerkennen und uns immer helfen. Wie sich das ausdrückt, wissen wir oft nicht, aber wir können darauf bauen, denn er hat uns sein Wort gegeben, hier im Herzen der Evangelien, des Johannesevangeliums. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine wunderbare Weinheit, Wahrheit, die du uns gibst hier als der wahre Weinstock. Wir sind deine Zweige und du hilfst uns, indem du uns beschneidest. Das sind oft Schwierigkeiten, die wir haben, Probleme, Sorgen, Kummer. Aber die Einladung ist gleichwohl, dass wir zu dir kommen und dich fragen: Herr Jesus, was hast du vor? Warum beschneidest du mich oder was soll ich tun, um zu dir zu kommen, um Rat und Hilfe zu finden und Mut und Hoffnung? Und das finden wir auch nur hier in der Bibel und vor allem in den Evangelien, hier im Johannesevangelium. Wir danken dir, Herr Jesus, für deine Wahrheit, die du uns hier mitteilst, und beten dies und danken dir in deinem heiligen Namen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.